Plutonische Phänomene wie der internationale Terrorismus sind in diesem Ausmaß noch jung. Für mich begann er mit der Terroristin Laila Khaled, die für ein freies Palästina mit Entführungen und anschließenden Erpressungen kämpfte. Verschwörungstheorien diesen Ausmaßes sind noch jünger. Wie konnten sich destruktiv-plutonische Tendenzen so rasch ausbreiten? Zum einen, weil sich keine positiven Alternativen für plutonische Lösungen anboten. Zum anderen, weil Pluto als unterdrücktes Prinzip besonders infektiös ist, im Guten wie im Bösen. So war es auch kein Zufall, dass der österreichische Multimillionär, der dem Geld radikal abschwor und Villa und Geld zugleich verschenkte, rasch einen Nachahmer in Deutschland fand. Plutonische Ideen sind heute besonders ansteckend, ja hochinfektiös, in beiderlei Sinn, da wir dieses Prinzip nur verdrängen. Und alles Verdrängte wird Schatten und drängt natürlich irgendwann ins Bewusstsein. Das Angebot ist bei der Art, alles Radikale sogleich zu unterdrücken, zu verbieten und mit schwerer Strafe bis hin zur Ächtung zu bedrohen, natürlich ziemlich einseitig negativ im Schattenbereich angesiedelt. Aber natürlich hoffe ich auch auf den neuen Franziskus und sein Feld radikaler Liebe zur Schöpfung, das ebenfalls zu einem himmlischen Flächenbrand werden könnte. Nur Lebensgefährliches findet leider viel mehr Anklang als Lebens- und Friedliebendes, so wie Medien sich immer lieber auf Destruktives als auf Konstruktives stürzen. Der Satz »Only bad news is good news« prägt diesbezüglich unsere Zeit. Jede Seuche wird zum großen Medienanlass, ob real oder inszeniert, wie Vogel- und Schweinegrippe, ob Ebola oder Zika. So erleben wir das Anwachsen des destruktiv-plutonischen mit der Gefahr zur großen Seuche, einer wirklichen Pandemie zu werden, wie wir es im Ansatz schon mit Al-Qaida, aber inzwischen noch dramatischer mit der Terrororganisation IS haben. Seine generelle Bekämpfung und der Versuch, es von der Welt zu vertreiben, ist so lange zum Scheitern verurteilt, wie es keine positiven plutonischen Alternativen gibt. Im Augenblick profitiert das Terrorsystem IS von seiner Radikalität, dem Alles oder Nichts, seinem Schwarz-Weiß-Denken und dem Wunsch so vieler Jugendlicher, sich mit Leib und Seele einer Sache, einer Idee, einer Ideologie, einem Traum zu verschreiben. Und wenn es keine gute plutonische Sache gibt, dann eben lieber einer schlechten als gar keiner und sogar einer Schattenausgeburt wie IS, Hauptsache plutonisch. Die bürgerliche Welt bemüht sich geradezu krampfhaft herauszufinden, was ihre Kinder in die Arme von IS treibt. Dabei ist es so einfach. Mit ihrem Ignorieren und Verdrängen eines ganzen Lebensprinzips ist sie es selbst, die alle Angebote, selbst so extremistisch scheußliche, attraktiv und infektiös macht. John F. Kennedy hatte seinerzeit mit seinem Charme und Charisma die US-Jugend so zu begeistern vermocht, dass die mit ähnlich plutonischem heiligem Ernst ins Peace Corps eintrat, um den Nachbarn in Lateinamerika zu helfen. Junge Idealisten kamen damals in Scharen und schlossen sich der vermeintlich guten Sache an, denn sie wollten aufs Ganze gehen und alles geben. Kennedys Slogan: Fragt nicht, was Amerika für euch tun kann, fragt, was ihr für Amerika tun könnt, hatte sie begeistert, tief berührt und herausgefordert. Sie fühlten sich zu einem glühenden Idealismus an- und aufgestachelt und konnten etwas bisher völlig Vernachlässigtes integrieren. Das Pluto-Prinzip. Das Ganze endete auch plutonisch. Im tiefsten Schattenreich Plutos, mit heimlichen Sterilisationen und gewaltsamer Vertreibung des Peace Corps aus den gleichsam zwangsbeglückten Ländern. Der anfängliche, tief begeisterte Zulauf war verständlich. Ansonsten, kaum im gesellschaftlichen Angebot der Bürgerwelt geduldet, tat das Pluto-Prinzip sich hier plötzlich in einem herausfordernden Feld auf und sie folgten dem Ruf zu selbstlosem und totalem Einsatz für das vermeintlich Gute. Die Lösung ist eigentlich einfach. Statt immer weniger von der Jugend zu fordern, müssten wir alles fordern. Und sie würden genauso begeistert alles geben. Das in und von der Bürgerwelt niedergemachte Pluto-Prinzip nimmt einfach jedes sich bietende Ventil vom Heroinkonsum bis zu IS, wenn wir nicht lernen, es bewusst und in seinen konstruktiven Aspekten zu integrieren. Zurzeit eröffnen sich vor allem schreckliche Angebote. Dabei haben gerade Deutsche und Österreicher als Täter und der Rest Europas das Thema als Opfer schon erlebt. Denn auch der Faschismus war durch und durch radikal und plutonisch. Unvorstellbare Grausamkeiten, Hinrichtungsrituale und Mordorgien, das Spitzelwesen unbeschränkter Geheimdienstmacht und so weiter, ist jedoch schon bis zur Neige durchlitten. Aber scheinbar reicht es vielen noch nicht. Und schon wieder sind es deutsche und europäische Jungs, nach Jürgen Todenhöfers Recherche, letztere vorwiegend aus Solingen, die federführend im IS morden. Wo es sonst gar kein Angebot bei einem Urprinzip gibt, werden auch dunkelste Schreckensangebote attraktiv. Selbstmordattentäter wie die IS-Terroristen sind wohl nicht primär Sadisten, sondern junge Leute, denen offenbar das plutonische Element im Leben extrem gefehlt hat, die wohl kaum Dschihadisten wurden, um Ungläubige in die Luft zu sprengen oder eigenhändig zu enthaupten, sondern denen positive plutonische Alternativen fehlten. Die aber müssten so weit gehen, wie das eben nur plutonische Vermögen. IS hat schrecklichen Horror zu bieten, wie den weltweit mit schwarzem Gold finanzierten Terror und eigenhändig vor laufenden Kameras ausgeführten Enthauptungen. Bis hin zum bösartigen Traum eines weltweiten Kalifats, in dem die Scharia herrscht. Dann wird Blutrache zum göttlichen Gesetz und die Hälfte der Menschheit, die Frauen, werden mal wieder unterjocht und terrorisiert. Und trotz seiner offensichtlich grauenhaften Rückständig und Rückfälligkeit hat dieser Fundamentalismus solch eine Faszination auf idealistische Jugendliche und sogar Mädchen und Frauen aus Europa. Und dieser Blutrausch macht die jungen Täter für immer erpressbar und verbaut ihnen jede Rückkehr ins normale Leben. Verständlich und, wenn auch mit Schaudern nachvollziehbar, wird das nur mit der Kenntnis der Lebensprinzipien und dem als unmöglich durchschauten unbewussten Versuch, ein ganzes Urprinzip aus der Welt zu schaffen. Der einzige wirklich nachhaltige Ausweg und unsere Aufgabe wäre, bessere plutonische Alternativen zu bieten, worum ich mich in Büchern und Seminaren vielfach bemühe, mit dem Ergebnis einer Pluto-entsprechenden Polarisierung. Ob es um eine neue Krankheitssicht geht, um Peace Food oder die Schicksalsgesetze und das Schattenprinzip, all das ist dem schweigenden Mainstream zu radikal und zu schwer. Ein klein bisschen Resonanzgesetz und ab und zu ein klein wenig Fleisch weniger, das ginge noch, aber die Verantwortung für die eigenen Krankheitsbilder und Symptome radikal selbst zu übernehmen, das geht dann doch zu weit und ist zu plutonisch. Da ist weiter projizieren viel leichter und Schulmedizin und Soziologie regen ja noch dazu an. Nur die aus dieser Situation der Verweigerung folgenden Krankheitsbilder und Symptome sind auch plutonisch. Und wir können das heute sogar wissenschaftlich belegen. Eine Studie hat ergeben, dass Kleinkinder, die in den ersten beiden Lebensjahren wegen einer Infektion eine Antibiotikakur bekommen, später ein über 50% höheres Allergierisiko haben. Bei Allergien erreichen wir schon den Übergang von Mars zu Pluto, weil wir dabei schon gegen uns selbst kämpfen. Unterdrücken wir dann Allergien etwa mit Cortison, ernten wir Autoaggressionskrankheiten und kämpfen dann vollends gegen uns selbst. Und Krebs ist natürlich auch vorwiegend plutonisch. Er beginnt körperlich im Erbgut des Zellkernes und endet mit Selbstzerstörung. Wenn wir Fülle mit dem Ziel der Erfüllung verwirklichen wollen, müssen wir uns auch mit dem Pluto-Prinzip anfreunden und mit ihm im konstruktiven Sinn fertig werden. Wenden wir uns der gutbürgerlichen Welt zu und suchen dort Pluto, landen wir bei der Geldreligion, der hierzulande die meisten radikal und eben plutonisch dienen. Pluton heißt in der Mythologie der Reiche, meint aber eigentlich den inneren Reichtum, das immense Potenzial der Seelenkraft. Der Tanz ums goldene Kalb zeigt den mythisch-religiösen Bezug. Die Israeliten waren von Gott Yahweh abgefallen und hatten sich dem Gott Mammon, dem Gold, zugewandt. Beziehungsweise waren ihm verfallen, im Sinne von zum Opfer gefallen, wie IS-Anhänger heute auf das unerlöste Pluto-Prinzip hereingefallen.